eine Gruppe, die sich aktiv gegen den internationalen Kapitalismus organisiert, ist die internationale kommunistische Jugendorganisation Revolution, von der uns eine Vertreterin jetzt einen Redebeitrag hält. Wir sind heute hier, weil wir unseren Kampf als einen gemeinsamen Kampf der Linken, der Jugend und der Arbeiterklasse weltweit sehen. Gerade in Zeiten der Defensive ist es wichtig, Einigkeit zu zeigen, weswegen wir nicht nur gemeinsam mit dem internationalistischen Block auf die Straße gehen, sondern uns auch an den anderen Demonstrationen beteiligt haben und werden. Bei der DGB-Demo heute Morgen waren 14.000 und vor die 18 Uhr-Demo nachher sind 10.000 Menschen angekündigt. Fest steht, insgesamt hätten wir heute eine große kämpferische Masse darstellen können, die Berlins Straßen mit Protest füllt. Wir schreiben das Jahr 2017 und stehen als Linke weltweit vor massiven Problemen, die uns alle etwas angehen. Wir können es uns auch hier in Berlin als Linke insgesamt und als revolutionäre Linke im Besonderen nicht länger leisten, unseren Kampf durch Spaltung oder Vereinzelung zu schwächen. Wir haben zwar Differenzen, jedoch dürfen wir diese nicht im Mittelpunkt stehen und gemeinsame Arbeit, sei es gegen Rassismus, gegen Kapitalismus, Gentrifizierung oder staatliche Repression, verhindern. Wir als Jugendliche, Migrantinnen, Geflüchtete und ArbeiterInnen müssen gemeinsam kämpfen. Denn wenn Gesetze, die sich gegen uns richten, beschlossen werden, können wir uns dem auch nur gemeinsam entgegenstellen. Auch hier in Deutschland sind wir von Repression betroffen. Ein Gesetz jagt das nächste, das unsere Arbeit einschränken soll. Sei es das Verbot von Symbolen des kurdischen Befreiungskampfes oder das geplante Gesetz zum Schutz von PolizistInnen, das jeden Schubser von Demonstrantinnen gleich mit 3 Monaten Knast bestrafen kann. Wir stehen vor einer Situation, in der man uns angreift. In der Türkei, in den USA, aber auch hier. Vor einem Jahr wurde noch darüber gelacht, dass jemand wie Trump überhaupt kandidiert. Heute ist er der Präsident der stärksten imperialistischen Nation, den USA. In Frankreich herrscht immer noch Ausnahmezustand, der fundamentale Rechte wie das Versammlungsrecht beschneidet. Und auch in der Türkei nutzt Erdogan weiter den Ausnahmezustand aus. Zusätzlich dazu wurde vor 2 Wochen unter undemokratischen Verhältnissen in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt, welches Erdogans Alleinherrschaft endgültig festigt. Grüß mal die Flüchtlinge hier, die Refugees. Doch auch schon die Monate zuvor steuerte die Türkei immer weiter in eine Diktatur und Erdogan versuchte sämtliche kritischen Stimmen zu eliminieren, indem er sie einsperrte. Fest steht, trifft es einen von uns, trifft es uns alle. Anfang Juli findet das Treffen der G20 in Hamburg statt. Ein Treffen, bei dem unter anderem entschieden wird, wie kleinere, ärmere Länder zu handeln haben und bei dem imperialistische Länder die Neuaufteilung der Welt organisieren. Ein Treffen, dessen Ausgang uns alle betrifft. Da ist es umso wichtiger, gemeinsam gegen die G20 auf die Straße zu gehen. Wir rufen alle Organisationen und Einzelpersonen dazu auf, inhaltliche Differenzen für einen Moment ruhen zu lassen und sich an den G20-Gegenprotesten zu beteiligen. Gemeinsam als Einheitsfront gegen die G20, gegen Kapital und Imperialismus. Dankeschön.